Morgenandacht von Reinhard Hirtler aus der Korinther 1, Tag 6. Guten Morgen und noch einmal einen guten Morgen, meine wunderbaren Menschen voll der Gnade Gottes. Nun sagt uns der Apostel Paulus in Vers 5, in ihm seid ihr in jeder Hinsicht unermesslich reich geworden. Was ist das für ein Ausdruck? Was würde passieren, wenn du das glauben könntest? Unvorstellbar, was passieren würde. Du würdest Gott nie mehr um irgendetwas bitten. Als Gott mich eines Nachts aufweckte und mir von diesem nehmenden Glauben, der Glaube, der Besitz ergreift, erzählte, und ich erinnere mich, dass dies mein Leben verändert hat wie nichts anderes zuvor. Zuallererst hat es mein Gebetsleben so verändert. Plötzlich begann ich zu fragen, worum soll ich denn jetzt noch bitten? Ich habe in meinem Gebetsleben vor langer, langer Zeit lange Gebetslisten geführt und Gott jeden Tag um so viele Dinge gebeten. Die Wahrheit ist, dass dies ohnehin so ein schreckliches religiöses Leben war. Als ich zu verstehen begann, dass mir alles gegeben wurde, war das Einzige, was für mich in meiner Gebetszeit Sinn machte, Zeit mit Jesus zu verbringen und ihm für alles zu danken, was ich habe. Und mein Herz mit seinem Herzen in Einklang zu bringen. Paulus sagt, in ihm seid ihr in jeder Hinsicht überreich gemacht worden. Wenn du gemacht worden bist, und das ist Vergangenheitsform, wenn du schon so reich in jeder Hinsicht gemacht worden bist, was brauchst du dann noch von Gott? Was brauchst du dann von irgendjemandem? Du brauchst gar nichts mehr. Was du brauchst, ist zu lernen, dir das anzueignen durch sehr, sehr einfachen Glauben. Aber schau, wenn Paulus nicht die ersten beiden Worte eingefügt hätte, wären wir in Schwierigkeiten. Er sagte nicht, dass wir in jeder Hinsicht übermäßig reich geworden sind, das hat er nicht gesagt. Er sagte, in ihm. In ihm hast du alles, außerhalb von ihm hast du nichts. Denk darüber nach. Wenn du also lernst, in ihm zu leben, dann kannst du auf alles zugreifen. Wenn du lernst, in dir selbst zu leben, wirst du nur Zugang zu dem haben, was du hast. Weißt du, warum die Menschen so ausgebrannt und gestresst sind? Weil sie in sich selbst leben, was sie selbst tun können, was sie selbst erreichen können, was sie selbst lernen können. Alles dreht sich um sie selbst. Oder sie leben von anderen, was andere ihnen geben können, was andere ihnen lehren können, was sie von anderen bekommen können. Kein Wunder, dass wir ständig mit Begrenzungen zu kämpfen haben. In ihm sind die Begrenzungen weg. Weißt du warum? Weil du in ihm in absolut jeder Hinsicht reich geworden bist. Denk darüber nach. Alles, was er ist, bist du, solange du in ihm bleibst. Alles, was er hat, gehört dir, solange du in ihm bleibst. Und genau daran erinnert sie Paulus. Das Schockierende ist, dass diese Menschen auf eine schreckliche Art und Weise lebten. Und doch sagte Paulus ihnen, dass sie bereits alles in Jesus Christus haben. Wir können diese Wahrheit nicht genug betonen. Und dann sagt er dies. Ihr seid mit einer Fülle von inspirierten Ausdrucksformen ausgestattet worden. Ist das nicht eine unglaublich schöne Art, es auszudrücken? Das bedeutet, dass Gott uns eine unglaubliche Art der Offenbarung gegeben hat, wie wir uns ausdrücken können. Diese Leute hatten das tatsächlich. Die Gaben des Geistes flossen, was natürlich ein Ausdruck von Gottes Güte war. Du kannst die Worte Gottes sprechen, denn sie wurden dir bereits gegeben. Es ist alles bereits in deinem Geist deponiert. Dann sagt er, und mit dem Reichtum, der aus eurer intimen Erkenntnis von ihm kommt. Schau, erinnerst du dich, was ich dir das letzte Mal gesagt habe? Es ist eine Sache, dass dir etwas gegeben wurde, und es ist eine andere Sache, es auch zu erleben. Wie kannst du jetzt alles erleben, was dir gegeben wurde? Wie kannst du diesen unglaublichen Reichtum erleben, der dir bereits geschenkt worden ist? Paulus sagt es uns. Er sagt, durch die intime Erkenntnis von ihm. Je mehr du diese kraftvolle Wahrheit studierst, was mit Jesus Christus geschehen ist, desto mehr wirst du verstehen, dass das Einzige, was im Leben Sinn macht, die Intimität mit Jesus ist. Umso besser du ihn kennst, umso mehr wirst du es erleben. Es ist ganz einfach. Deshalb bleibe in ihm und dann wirst du alles erleben, was er hat. Wir sehen uns morgen, Freunde.